1. Und den Music Director, ein Psalm und ein Lied, das MIT Seiten Instrumenten begleitet werden soll. 2. Gott moge an sein Neid erweisen und ansegnen, in dem an sein Gegenwart und sein ganz Deutlich spüren last. 3. Die soll geschehen, damit sein Handeln auf der ganzen Erde bekannt wird und Volker sein Retten Kraft erfahren. 4. Die Volker sollen dich preisen, o Gott, J.A., al nationen one Ausnahm sollen dir eier Anerkennung ausdrucken. 5. Die nationen sollen vor Freud jubeln, weil du die Volker MIT gerechtig keet rejusten die Bewohner der oder während Wertungsvoll leitest. 6. Es ist angemessen, dass die Volker dich preisen, o Gott, al Volker weltweit sollen dich gemeinsam ehren. 7. Die Erde hat eier Ernte hervorgebracht, und wir bitten darum, dass Gott unser eigener Gott uns weiterhin seinen Segen schenkt. 8. Gott moge ansegnen, damit die Menschen bis und die Fernsten enden der oder im MIT tiefer Erfurcht begegnen.